Ich hol die AKs aus dem Waffenschrank. Sag mir, wen willst du Hurensohn holen, wenn die Kacke dampft? Deine Eltern sind Geschwister, Bruder und Schwester. Du Junkie spritzt dir Hero in der U-Bahn wie Casper. Yeah. Ihr seht wie Missgeburten aus, holt euch Klerasil, CCN ist Therapie. Ich chill wie Kennedy im Adlon. Und all die Schwarzer brauchen richtig fetten Schwanz, damit sie endlich wieder klarkommt. Rapper kriegen Schläge, wir sind Hooligans, ihr Gays. Kai Diekmann ist ein Hurensohn wie Kay. Yeah, Kedira ist ein elendiger Hund. Ohne Ari hättest du deine Lena nie gebumst. Was haben Kay, Flair und Schafe ne Gemeinsamkeit? Diese Spitzel unterstützen Polizeiarbeit. Du denkst, du findest bei den Bullen deinen Frieden, aber jetzt werden die Schulden eingetrieben. Yeah, kaum Zeit. Kommt Rat, scheißegal wer ihr seid. Ihr werdet alle noch gefickt, ist nur ne Frage der Zeit. Und aus dem Nichts, wenn die Eisenstange dich trifft, merkst du, wir sind lange nicht quitt. Kommt Zeit, kommt Rat, scheißegal wer ihr seid. Ihr werdet alle noch gefickt, ist nur ne Frage der Zeit. Und aus dem Nichts, wenn die Eisenstange dich trifft, merkst du, wir sind lange nicht quitt. Ich will die AKs aus dem Waffenschrank, scheiß auf deine Akzeptanz. Denn die Scheiße hier verfolgt dich wie ein Rattenschwanz. Es wird nicht lustig, denn ich bin nicht Bill Cosby. Und dann bettelst du bei mir um Hilfe wie Buschkowski. Yeah, Rapper wollen Frieden und die Hände geben. Drauf geschissen, du musst mit den Konsequenzen leben. Ich bin Pitbull, denn Hunde riechen Angst. Schieß auf Körsbeinchen und das Rumpelschießchen tanzt. Yeah, es ist Honey Black, der Haifisch. Du bist Gangster, aber leider nur hinter deinem Schreibtisch. Fick auf dein Erwachsenwerden, du Keck. Du Hurensohn ist immer noch mein Ass am Ärmel, du Keck. Du willst Ärger, dann komm runter, du Homo. Und jetzt nimm ihn in den Mund, so wie Joko. Ich boxe auf Frauen, das ist Emanzipation. Geh vom Fenster weg, Gangster-Rap, 6 von 6 Kronen. Kommt Zeit, kommt Rat, scheißegal wer ihr seid. Ihr werdet alle noch gefickt, ist nur ne Frage der Zeit. Und aus dem Nichts, wenn die Eisenstange dich trifft, merkst du, wir sind lange nicht quitt. Kommt Zeit, kommt Rat, scheißegal wer ihr seid. Ihr werdet alle noch gefickt, ist nur ne Frage der Zeit. Und aus dem Nichts, wenn die Eisenstange dich trifft, merkst du, wir sind lange nicht quitt.